Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 3, von Charles Dickens übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel: Ich bin neu in der Schule in mehr als einer Hinsicht. Teil 1. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück fing mein Schulleben wieder an. Begleitet von Mr. Wickfield ging ich nach dem Schauplatz meiner künftigen Studien, ein dunkles Gebäude in einem Hofe von einem gelehrten Ansehen, das sehr gut zu den einzelnen Krähen und Dohlen passte, die von den Türmen des Domes herabgeflogen kamen, um mit magistermäßiger Haltung auf dem Rasenfleck herumzuspazieren, und wurde meinem neuen Lehrer Dr. Strong vorgestellt. Dr. Strong sah in meinen Augen fast so rostig aus als die hohen Eisengitter und Pforten vor dem Hause und fast so steif und schwer wie die großen steinernen Urnen, die neben dem Eingangstor und ringsherum auf der Ziegelsteinmauer wie sublimierte Kegel zum Spielen für die Zeit standen. Dr. Strong war in seiner Bibliothek, die Kleider nicht besonders gebürstet, die Haare nicht besonders glatt gekämmt, die kurzen Hosen an den Knien nicht zugebunden, die langen schwarzen Gamaschen aufgeknöpft und ohne Schuhe, die auf dem Teppich vor dem Kamin lagen. Indem er mich mit einem glanzlosen Auge, das mich an ein lange vergessenes, blindes altes Pferd erinnerte, das auf dem Kirchhofe von Blunderstone herumzustolpern pflegte, ansah, sagte er, es freue ihn, mich zu sehen. Darauf gab er mir seine Hand, mit der ich nichts anzufangen wusste, da sie selbst nichts mit sich anfing. Aber nicht weit von ihm saß arbeitend eine sehr hübsche junge Dame. Er nannte sie Annie, und ich hielt sie für seine Tochter, die mich damit aus der Schwierigkeit zog, dass sie niederkniete, um dem Doktor die Schuhe anzuziehen und ihm die Gamaschen zuzuknöpfen, was sie sehr rasch und munter tat. Als sie fertig war und wir nach der Schulstube gehen wollten, überraschte es mich sehr, als Mr. Wickfield sie als Mrs. Strong anredete, und ich grübelte noch nach, ob sie wohl die Frau seines Sohnes oder Mrs. Dr. Strong sei, als er mich selbst unwissentlich aufklärte. »Apropos Wickfield«, sagte er und blieb auf dem Gange stehen, die Hand auf meine Schulter legend, »Sie haben noch kein passendes Unterkommen für den Vetter meiner Frau gefunden?« »Nein«, sagte Mr. Wickfield, »nein, noch nicht.« »Ich möchte wünschen, es geschehe, sobald es geschehen kann, Wickfield«, sagte der Doktor, »denn Jack Morden hat nichts und arbeitet nicht gern, und aus diesen beiden schlechten Eigenschaften entstehen oft noch schlimmere.« »Was sagt Dr. Watts?«, fuhr er fort, indem er mich ansah und den Kopf nach dem Rhythmus des Verses bewegte, »mit Unbeschäftigten weiß Satan stets Unheil zu schaffen.« »Na, Doktor«, entgegnete Mr. Wickfield, »wenn Dr. Watts ein Menschenkenner gewesen wäre, so hätte er ebenso gut sagen können, mit Geschäftigen weiß Satan stets Unheil zu schaffen. Die geschäftigen Leute richten Unheil genug an in der Welt, darauf können sie sich verlassen. Was haben die Leute angestiftet, die seit einem oder zwei Jahrhunderten mit Jagen nach Reichtümern oder Macht beschäftigt gewesen sind? Kein Unheil?« »Jack Morden wird nach beiden nie sehr geschäftig jagen«, sagte der Doktor und rieb sich nachdenklich das Kinn. »Vielleicht nicht«, sagte Mr. Wickfield, »und Sie bringen mich wieder zu der Sache. Nein, ich habe noch nichts für Mr. Jack Morden tun können. Ich glaube«, sagte er nach einigem Zögern, »ich errate Ihren Beweggrund, und das macht die Sache schwerer.« »Mein Beweggrund«, sagte der Doktor, »ist der Wunsch, für einen Vetter und alten Spielkameraden Annies ein passendes Unterkommen zu finden.« »Ja, ich weiß«, sagte Mr. Wickfield, »im Inland oder im Ausland?« »Ja«, entgegnete der Doktor, wie es schien, überrascht über den Nachdruck, den Mr. Wickfield auf letztere Worte legte, »im Inland oder im Ausland?« »Ihre eigenen Worte, versteht sich«, sagte Mr. Wickfield, »oder im Ausland.« Ganz gewiss, gab der Doktor zur Antwort. Ganz gewiss, eins oder das andere. Eins oder das andere? Haben Sie keinen Vorzug für eines? Frug Mr. Wickfield. Nein, erwiderte der Doktor. Nein, sagte Mr. Wickfield nicht ohne Verwunderung. Nicht das Mindeste. »Keinen Beweggrund«, sagte Mr. Wickfield, »das Ausland vorzuziehen und nicht das Inland?« »Nein«, erwiderte der Doktor, »ich bin verpflichtet, Ihnen zu glauben, und natürlich glaube ich Ihnen«, sagte Mr. Wickfield, »die Sache wäre viel einfacher gewesen, wenn ich das eher gewusst hätte. Aber ich gestehe, ich hatte andere Vermutungen.« Dr. Strong betrachtete ihn mit einem unsicheren und zweifelnden Blick, der sich fast unmittelbar darauf in ein Lächeln verwandelte, das mich sehr ermutigte. Denn es war voller Liebenswürdigkeit und Güte, und eine Kindlichkeit sprach sich darin aus, wie überhaupt in seiner ganzen Manier, wenn die steife Hülle des Gelehrtentums durchbrochen war, die für einen so jungen Schüler wie ich war, außerordentlich anziehend und vielversprechend war. Immer wiederholend »Nein« und »Nicht im Mindesten« und ähnliche Äußerungen ging der Doktor mit einem seltsamen, ungleichen Schritte vor uns her, und wir folgten Mr. Wickfield mit ernstem Gesicht und von Zeit zu Zeit den Kopf schüttelnd. Die Schulstube war ein ziemlich großer Saal auf der ruhigsten Seite des Hauses. Gegenüber sahen stolz etwa ein halbes Dutzend der großen Urnen herab, und weiter hinten erblickte man ein Eckchen eines alten stillen Gartens, der dem Doktor gehörte und wo die Pfirsiche an der sonnigen Mittagsseite des Hauses reiften. Auf dem Rasen vor den Fenstern standen zwei große Aloe-Kübel, ihre breiten, harten Blätter, wie von lackiertem Blech gemacht, erinnerten mich später immer an Schweigen und Zurückgezogenheit. Ungefähr 75 Knaben waren eifrig über ihren Büchern beschäftigt, als wir eintraten, aber sie standen auf, um dem Doktor guten Morgen zu wünschen, und blieben stehen, als sie Mr. Wickfield und mich erblickten. »Ein neuer Schüler, junger Herr«, sagte der Doktor, »Trotwood Copperfield. Ein gewisser Adams, der erste in der Klasse war, trat dann vor und begrüßte mich. Er sah in seinem weißen Halstuch aus wie ein junger Geistlicher, war aber sehr liebreich und freundlich, wies mir meinen Platz und stellte mich den Lehrern vor, alles in einer gentlemanischen Weise, die mich eigentlich aller Blödigkeit hätte entkleiden sollen. Aber es schien mir so lange her zu sein, dass ich unter solchen Knaben und unter Leuten meines Alters, mit Ausnahme McWalkers und Mehlkartoffels, gewesen, dass ich mich höchst verlegen fühlte. Ich war mir so sehr bewusst, Lebensszenen erlebt zu haben, die ihnen fremd waren, und Erfahrungen gesammelt zu haben, die nicht für mein Alter, mein Äußeres und meine gegenwärtige Lage passten, dass es mir fast wie Betrug vorkam, als einfacher Schulknabe hierher zu kommen. Während der Zeit bei Murdstone und Grimby war ich der Knabenspiele so entwöhnt worden, dass ich wusste, ich würde in allem, was ihnen tägliche Gewohnheit war, unerfahren und linkisch sein. Was ich früher gelernt hatte, war mir in den kleinlichen Sorgen meines Lebens so vollständig verloren gegangen, dass ich jetzt bei der Prüfung nichts mehr wusste und auf die unterste Bank kam. Aber so drückend mir das Gefühl meiner Ungeschicklichkeit in Knabenspielen und meiner Unwissenheit war, so war mir doch der Gedanke noch unendlich unbehaglicher, dass ich in dem, was ich wusste, meinen Schulgenossen noch viel ferner stand als in dem, was ich nicht wusste. Mich beschäftigte immer die Sorge, was sie wohl denken möchten, wenn sie von meiner vertrauten Bekanntschaft mit dem King's Bench-Gefängnis wüssten. Ob sie mir etwas anmerkten von meinen Verhältnissen mit der Familie Micawber, von dem Versetzen, den Verkäufen und den Abendessen? Gesetzt einer oder der andere dieser Knaben hätte mich müde und zerlumpt durch Canterbury gehen sehen und erkannte mich jetzt. Was würden sie, die auf Geld so wenig Wert legten, sagen, wenn sie wüssten, wie ich meine Halfpence zusammenhalten musste, um mir mein ärmliches Mittagessen zu kaufen? Wie würde es Sie, die so wenig vom Londoner Leben und den Londoner Straßen wussten, berühren, wenn Sie erfuhren, wie gut ich zu meiner Scham einige der niedrigsten Seiten dieses Lebens kannte? Alles dies beschäftigte mich am ersten Tage meiner Anwesenheit in der Schule so sehr, dass ich jeden meiner Blicke und jede meiner Gebärden misstrauisch bewachte, mich scheu in mich selbst zurückzog, wenn einer meiner neuen Schulkameraden sich mir näherte und unmittelbar nach dem Schluss der Lehrstunde davoneilte, aus Furcht, mich durch eine Antwort auf ein freundliches Entgegenkommen zu verraten. Aber Mr. Wickfields altes Haus machte auf mich einen solchen Eindruck, dass, als ich die Schulbücher unter dem Arme an die Tür klopfte, alle Beklemmung in mir zu schwinden anfing. Als ich in mein luftiges altes Zimmer hinaufging, schien der ernste Schatten der Treppe auf meine Sorgen und Befürchtungen zu fallen und die Vergangenheit undeutlicher zu machen. Ich blieb dort eifrig studierend bis zur Tischzeit sitzen, die Schule war um 3 aus, und ging hinab, gestärkt in der Hoffnung, noch ein ganz leidlicher Schüler zu werden. Agnes wartete im Besuchszimmer auf ihren Vater, der in der Expedition von jemand aufgehalten wurde. Sie kam mir mit ihrem freundlichen Lächeln entgegen und frug mich, wie es mir in der Schule gefallen. Ich sagte ihr, ich hoffe, sie werde mir sehr gefallen, aber anfangs komme ich mir etwas fremd darin vor. »Du bist niemals in der Schule gewesen?« fragte ich. »Oh ja, täglich«, antwortete sie. »Ja, aber du meinst hier im Hause?« »Papa konnte mich nicht gehen lassen«, sagte sie lächelnd und schüttelte den Kopf. »Seine Haushälterin muss natürlich zu Hause bleiben.« »Er hat dich gewiss recht lieb«, sagte ich. Sie nickte ja und ging nach der Tür, um zu sehen, ob er noch nicht komme und ihm entgegenzugehen. Aber er kam noch nicht und sie kehrte wieder zurück. »Mama ist schon seit meiner Geburt tot«, sagte sie in ihrer ruhigen Weise. »Ich kenne nur ihr Bild unten. Ich sah, wie du es gestern betrachtetest. Wusstest du, wer es sei?« Ich sagte ja, weil es ihr so ähnlich sei. »Papa sagt das auch«, sagte Agnes, der die Antwort offenbar gefiel. »Horch, jetzt kommt Papa!« Ihr Gesicht strahlte vor Freude, als sie ihm entgegenging und beide Hand in Hand hereintraten. Er begrüßte mich herzlich und sagte mir, ich würde mich bei Dr. Strong, der einer der sanftesten Menschen sei, gewiss recht wohl befinden. »Einige missbrauchen vielleicht seine Güte«, sagte Mr. Wickfield, »tue das niemals, Trotwood. Er ist der artloseste aller Menschenkinder und mag dies ein Vorzug oder ein Fehler sein, es gebührt sich bei allen Berührungen mit dem Doktor darauf Rücksicht zu nehmen.« Er sprach, als ob er etwas überdrüssig habe oder mit etwas unzufrieden sei, aber ich dachte nicht weiter darüber nach, denn es wurde angemeldet, dass gedeckt sei, und wir gingen hinunter in das Speisezimmer. Kaum hatten wir uns gesetzt, als Urias roter Kopf zur Tür hereinblickte und sagte, »Mr. Morden möchte noch ein Wort mit Ihnen sprechen, Sir.« »Ich bin erst diesen Augenblick Mr. Morden los«, sagte sein Herr. »Ja, Sir«, entgegnete Uriah, »aber Mr. Morden ist zurückgekehrt und wünscht noch ein Wort mit Ihnen zu sprechen.« Als Uriah die Tür mit der Hand offen hielt, sah er mich und Agnes und den gedeckten Tisch und jeden einzelnen Gegenstand im Zimmer an, wie es mir vorkam, und doch schien er nichts anzusehen. Er tat, als ob er die ganze Zeit seine Blicke pflichtgemäß auf seinen Herrn wende. »Ich bitte um Verzeihung«, bemerkte eine Stimme hinter Uriah, dessen Haupt alsbald verschwand, während der Kopf des Sprechenden in der Tür erschien. »Ich wollte nur noch bemerken, bitte entschuldigen Sie, dass ich störe, dass es, da mir keine Wahl übrig bleibt, am besten ist, ich verlasse England so bald als möglich. Meine Base Annie meinte, als wir darüber sprachen, dass sie ihre Freunde lieber in der Nähe haben, als in der Verbannung sehen möchte, und der alte Doktor, Dr. Strong, meinen Sie?« unterbrach ihn Mr. Wickfield ernsthaft. »Natürlich, Dr. Strong«, entgegnete der andere, »ich nenne ihn den alten Doktor, es ist ja ganz gleich.« »Das weiß ich nicht«, bemerkte Mr. Wickfield. »Nun denn, Dr. Strong«, sagte der andere. »Dr. Strong war derselben Meinung, glaube ich, aber da er nach dem, was Sie mir vorschlugen, anderen Sinnes geworden zu sein scheint, so lässt sich weiter nicht sagen, als dass ich je eher, desto besser abreise. Ich bin deshalb umgekehrt und sage Ihnen, je eher, desto besser.« Wenn man einmal ins Wasser springen muss, so nützt es nichts, erst lange am Ufer zu warten. Es soll in Ihrer Angelegenheit so wenig als möglich gewartet werden, Mr. Morden, darauf können Sie sich verlassen, sagte Mr. Wickfield. »Dank Ihnen«, sagte der andere, »sehr verbunden. Ich will einem geschenkten Gaul nicht in das Maul sehen, denn das schickt sich nicht. Sonst würde ich sagen, meine Base Annie hätte das leicht nach ihrem Sinne abmachen können. Ich glaube, Annie hätte bloß zu dem alten Doktor zu sagen gebraucht, Sie meinen wahrscheinlich, Mrs. Strong hätte nur zu ihrem Gatten zu sagen gebraucht, nicht wahr?« sagte Mr. Wickfield. »Ganz richtig«, erwiderte der andere, »hätte nur zu sagen gebraucht, dass sie das und das so und so haben wollte, und es hätte sich von selbst verstanden, dass es so und so geworden wäre.« »Und warum hätte es sich von selbst verstanden, Mr. Morden?« frug Mr. Wickfield und aß mit ernstem Gesicht weiter. »Nun, weil Annie ein liebenswürdiges, junges Mädchen ist und der alte Doktor, Dr. Strong, meine ich, nicht eben ein liebenswürdiger, junger Mann«, sagte Mr. Jack Morden lachend. »Ich will niemanden beleidigen, Mr. Wickfield. Ich meine nur, dass bei einer solchen Ehe einiger Schadenersatz billig ist.« »Schadenersatz für die Dame, Sir?« frug Mr. Wickfield mit Ernst. »Für die Dame, Sir«, entgegnete Mr. Jack Morden lachend, aber da er bemerkte, dass Mr. Wickfield mit derselben gesetzten, unbeweglichen Miene fortfuhr zu essen und keine Hoffnung vorhanden war, dessen Ernst zu vermindern, so setzte er hinzu, »Doch ich habe gesagt, was ich sagen wollte, und werde nochmals um Verzeihung für die verursachte Störung bittend mich entfernen.« »Natürlich werde ich Ihrer Ansicht nachkommen, dass die Angelegenheit als lediglich zwischen Ihnen und mir abgemacht zu betrachten ist und bei dem Doktor nicht berührt werden soll.« »Haben Sie schon gespeist?« frug Mr. Wickfield und machte mit der Hand eine Bewegung nach dem Tisch. »Danke Ihnen«, sagte Mr. Morden, »ich esse bei meiner Base Annie. Leben Sie wohl.« Ohne aufzustehen, sah Mr. Wickfield ihm gedankenvoll nach, als er das Zimmer verließ. Mir kam er wie ein ziemlich oberflächlicher junger Herr vor, mit hübschem Gesicht, fertiger Zunge und kecker, zuversichtlicher Miene. Es war dies das erste Mal, dass ich Mr. Jack Morden sah, und ich hätte es nicht so bald erwartet, als ich den Doktor heute früh von ihm sprechen hörte. Als wir fertig mit Essen waren, gingen wir wieder hinauf in das Besuchszimmer, wo alles ganz wie gestern vor sich ging. Agnes setzte die Gläser und die Karaffe in dieselbe Ecke und Mr. Wickfield setzte sich zu dem Weine und trank nicht wenig. Agnes spielte ihm etwas auf dem Piano vor, setzte sich neben ihn, arbeitete und plauderte und spielte mit ihm ein paar Partien Domino. Zur gehörigen Zeit bereitete sie den Tee und als ich später meine Bücher herunterbrachte, sah sie hinein, sagte mir, was sie davon wusste, und das war nicht wenig, obgleich sie sehr bescheiden davon sprach, und wie es am besten zu verstehen und zu lernen sei. Ich sehe sie in diesem Augenblick in ihrer bescheidenen, gemessenen und stillen Weise und vernehme ihre liebliche, ruhige Stimme. Der bessernde, reinigende Einfluss, den sie in späterer Zeit auf mich ausgeübt hat, beginnt schon, sich fühlbar zu machen. Ich liebe die kleine Emily und ich liebe Agnes nicht. Nein, gar nicht in der Weise, aber ich fühle, dass überall, wo Agnes ist, Tugend, Friede und Wahrheit ist und dass das sanfte Licht des von langer Zeit her erinnernden Kirchenfensters immer auf sie und auf mich und alles, was in ihre Nähe kommt, fällt. Als sie uns zur gewöhnlichen Zeit verlassen hatte, gab ich Mr. Wickfield die Hand, um ebenfalls zu gehen. Er hielt mich aber fest und sagte, »Möchtest du bei uns bleiben, Trotwood, oder woanders hin?« »Bleiben«, erwiderte ich rasch. »Bist du dessen gewiss?« Ja, wenn ich hier bleiben darf. Ich fürchte aber, wir führen hier ein ziemlich einförmiges Leben, sagte er. Es ist nicht einförmiger für mich als für Agnes, Sir. Gar nicht einförmig. Als für Agnes, wiederholte er und ging langsam nach dem Kamin, an dessen Sims er sich lehnte. Als für Agnes. Er hatte heute getrunken, bis die Augen trübe geworden waren. Jetzt konnte ich sie zwar nicht sehen, denn sie waren zu Boden gesenkt und er hatte die Hand davor gehalten, aber ich hatte sie kurz vorher gesehen. »Ich möchte wirklich wissen«, murmelte er, »ob meine Agnes meiner müde ist. Wann sollte ich ihrer je müde werden? Doch das ist etwas anderes, etwas ganz anderes.« Er sagte dies nachdenklich vor sich hin, nicht zu mir, deshalb schwieg ich. »Ein stilles, altes Haus«, sagte er, »und ein eintöniges Leben, aber ich muss sie um mich haben, ich muss sie in meiner Nähe behalten. Wenn der Gedanke, dass ich sterben könnte und meinen Liebling verlassen müsste, oder dass mein Liebling sterben und mich verlassen könnte, wie ein Gespenst meine glücklichsten Stunden beschleicht und nur zu ertränken ist in...« Er ergänzte das Wort nicht, aber er ging langsam nach dem Tische, wo er gesessen hatte, griff mechanisch nach der leeren Karaffe und wollte einschenken, setzte sie hin und ging an seinen alten Platz zurück. »Wenn es schon schwer zu tragen ist, wenn sie hier ist«, sagte er, »wie würde es erst sein, wenn sie fort wäre? Nein, nein, nein, ich kann das nicht versuchen.« Er lehnte sich gegen den Kaminsims und brütete so lange, dass ich mich nicht entschließen konnte, ob ich durch mein Gehen Gefahr laufen sollte, ihn zu stören, oder ob ich lieber ruhig warten sollte, bis er aus seinem Hinträumen erwachte. Endlich raffte er sich auf und sah sich im Zimmer um, bis er meinen Augen begegnete. »Hier bleiben also, Trotwood«, sagte er in seiner gewöhnlichen Weise und als ob er auf etwas, was ich eben gesagt, antwortete. »Das freut mich. Du leistest uns beiden Gesellschaft. Es ist wohltätig, dich hier zu haben. Wohltätig für mich, wohltätig für Agnes, wohltätig vielleicht für uns alle.« »Für mich ist es gewiss gut, Sir«, sagte ich. »Ich bin so gern hier.« »Ein braver Junge«, sagte Mr. Wickfield, »solange du gern hier bist, sollst du hier bleiben.« Er schüttelte mir die Hand, klopfte mich auf den Rücken und sagte mir, wenn ich abends, wenn Agnes fort sei, etwas zu tun hätte oder etwas zur Unterhaltung zu lesen wünschte, sollte ich hinunter in sein Zimmer kommen, wenn er dort sei und ich Lust hätte und ihm Gesellschaft leisten. Ich dankte ihm für die Erlaubnis, da er später hinunterging und ich nicht müde war, so ging ich ebenfalls mit einem Buch hinunter, um für eine halbe Stunde von seiner Erlaubnis Gebrauch zu machen. Da ich aber in der kleinen runden Stube Licht sah und mich sofort zu Uriah Heep, der fast eine Art Zauber auf mich ausübte, hingezogen fühlte, so trat ich dort hinein. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. Dezember 2024.